Erster am achten Tag rief Mos Aaron. Er rief auch seine Söhne und wichtige Männer vom Volk. Zweiter Mose sagte zu Aaron, nimm ein junges Rind. Es ist für ein Sündopfer. Nimm auch einen Widder für ein Brandopfer. Beide Tiere müssen ohne Fehler sein. Bringe sie vor Jahwe. Dritter sagt den Israeliten, bringt einen Ziegenbock für ein Sündopfer. Bringt auch ein Kalb und ein Schaf. Sie sind ein Jahr alt und ohne Fehler. Sie sind für ein Brandopfer. Vierter bringt auch einen Stier und einen Widder. Sie sind für ein Friedensopfer. Schlachtet sie vor Jahwe. Bringt auch ein Speisopfer mit Öl. Heute wird Jahwe euch erscheinen. Fünfter, sie brachten alles, was Mose sagte. Sie brachten es vor das Offenbarungszelt. Das ganze Volk kam. Sie standen vor Jahwe. Sechster, Mose sagte, Jahwe hat euch gesagt, was ihr tun sollt. Dann wird Jahwes Herrlichkeit erscheinen. Siebter, dann sagte Mose zu Aaron, geh zum Altar. Mach dein Sündopfer und Brandopfer. Das ist für dich und das Volk. So werden eure Sünden vergeben. Mach dann die Opfergabe vom Volk. So werden ihre Sünden vergeben. TUS, wie Jahwe es sagte. Achter, Aaron ging zum Altar. Er schlachtete das Kalb. Es war für sein Sündopfer. Neunter, Aarons Söhne gaben ihm das Blut. Er tauchte seinen Finger ins Blut. Er strich es an die Hörner vom Altar. Das restliche Blut goss er auf den Boden am Altar. Zehnter, das Fett vom Sündopfer ließ er verbrennen. Auch die Nieren und den Leberlappen. Er ließ es auf dem Altar verbrennen. Jahwe hatte es Mose so gesagt. Elfter, das Fleisch und das Fell verbrannte er. Er verbrannte es draußen vor dem Lager. Zwölfter, dann schlachtete er das Brandopfer. Aarons Söhne gaben ihm das Blut. Er spritzte es ringsum an den Altar. Dreizehnter, sie gaben ihm das Brandopfer in Stücken. Auch den Kopf gaben sie ihm. Er ließ es auf dem Altar verbrennen. Vierzehnter, er wusch die Innereien und die Beine mit Wasser. Er ließ sie auf dem Altar verbrennen. Sie waren über dem Brandopfer. Fünfzehnter, dann brachte er die Opfergabe vom Volk. Er nahm den Bock. Er war für das Sündopfer des Volkes. Er schlachtete ihn. Er machte ihn zum Sündopfer, wie vorher. Sechzehnter, danach brachte er das Brandopfer. Er machte es richtig. Siebzehnter, dann brachte er das Speisopfer. Er nahm eine Handvoll davon. Er ließ es auf dem Altar verbrennen. Das war nicht mit dem Morgenbrandopfer. Achtzehnter, danach schlachtete er das Rind und den Widder. Sie waren Friedensopfer für das Volk. Aarons Söhne gaben ihm das Blut. Er spritzte es ringsum an den Altar. Neunzehnter, die Fettstöcke vom Rind. Der Fettschwanz vom Widder. Das Fett über den Innereien. Die Nieren und der Leberlappen. Zwanzigster, sie legten diese Fettstücke auf die Bruststücke. Er ließ die Fettstücke auf dem Altar verbrennen. 21. Aaron bewegte die Bruststücke und die rechte Keule. Er bewegte sie vor Jahwe hin und her. Mose hatte es so gesagt. 22. Dann hob Aaron seine Hände zum Volk. Er segnete sie. Er hatte die Opfergaben gemacht. Das waren Sündopfer, Brandopfer und Friedensopfer. Dann kam er herunter. 23. Danach gingen Mose und Aaron ins Offenbarungszelt. Als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Jahwes Herrlichkeit erschien dem ganzen Volk. 24. Feuer kam von Jahwe. Es verbrannte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Das ganze Volk sah das. Sie freuten sich sehr. Sie fielen auf ihr Gesicht.